Stein. Es ziehen Risse durch mein Herz, verbrannte Gefühle. Das Feuer ist aus, versteckt im Dunkeln, wo die Tränen nicht sehen. Sitz ich am Grab toter Liebe. Es gibt kein Opfer, niemand hat Schuld. Es bleibt die Sehnsucht nach einem qualvollen Tod. Begraben vom Wasser in tiefer Traurigkeit. Ein kleiner Friedhof am Meeresgrund. Wir gehen unter, wir schwimmen nicht mehr. Wir gehen unter, wir schwimmen.